Al-Haqqa, die unvermeidlich fällig werdende. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Die fällig werdende, was ist die fällig werdende? Und was lässt dich wissen, was die fällig werdende ist? Die Thamud und die Ad erklärten das Verhängnis für Lüge. Was nun die Thamud angeht, so wurden sie durch den übermäßigen Donnerschlag vernichtet. Was aber die Ad angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden, eiskalten Wind vernichtet, den er entscheidende 7 Nächte und 8 Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Da hättest du in ihnen die Leute auf den Boden niedergestreckt sehen können, als wären sie Stämme hohler Palmen. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Und es begingen Pharaon und wer vor ihm war und die umgestürzten Städte vergehen. So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn, da ergriff er sie mit stärker werdendem Griff. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt, trugen ja wir euch auf dem fahrenden Schiff, das war zur Zeit von Nuh a.s., um es für euch zu einer Erinnerung zu machen und damit es von einem jeden aufnahmefähigen Ohr aufgenommen wird. Wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden, an jenem Tag dann trifft die Stunde ein, die eintreffen wird. Und der Himmel spaltet sich so, dass er an jenem Tag brüchig wird. Und die Engel befinden sich an seinen Seiten. Und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag 8 tragen. Was für gewaltige Engel das sein müssen, die Träger des Thrones von Allah. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Nichts an Taten, an Vergangenheit, an dem, was ihr vorausgeschickt habt. Nichts von dem, was wir tun. Noch nicht mal die Gedanken werden verborgen bleiben. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Denn das ist derjenige, der sein Buch in die Rechte bekommt, weil er rechtschaffene Taten mehr gemacht hat. Der hat Allahs Zufriedenheit erworben, Allah wird ihm vergeben, was er an Üblen getan hat, wird das übersehen und er wird zu den Rechtschaffenen, zu den Glückseligen, zu denen gehören, die in Allahs Barmherzigkeit eingehen dürfen. Und er wird also jubeln und froh sein darüber, was für eine Erleichterung das auch sein muss, zu wissen, dass man es geschafft hat, dass man zu denen gehört, die bewahrt bleiben und auch noch belohnt werden. Ihr da, seht, hier sind meine Taten. Ich habe Gutes getan. Und das Üble hat Allah mir vergeben, es bedeckt gehalten. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Pflückobst herabhängt. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Das ist auch Allahs Barmherzigkeit, dass er sagt, das hier bekommt ihr, weil ihr in den früher vergangenen Tagen dieses und dieses Gute getan habt. Dass der Mensch sich noch mehr freuen kann, dass ja, ich habe Gutes getan, deswegen belohnt Allah mich hier. Obwohl wir alle wissen, keiner kommt ins Paradies außer durch die Barmherzigkeit Allahs, nicht durch unsere Taten. Aber dass Allah das trotzdem hier sagt und die Freude des Menschen noch mehr mehrt, das ist genau seine Barmherzigkeit. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, O wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ Und würde ich doch nicht wissen, was meine Abrechnung ist. O wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Also wäre ich doch gestorben, nicht wieder auferweckt worden. Wäre das jetzt hier mein Ende, bevor ich wissen müsste, was ich alles vorausgeschickt habe. Dass mir das nichts genützt hat. Dass jetzt die Strafe auf mich wartet. Nicht nützt mir mein Besitz. Vernichtet ist meine Machtfülle. Und was wird zu diesem Menschen gesagt werden? Nehmt ihn und fesselt ihn dann. Hierauf setzt ihn in den Höllenbrand aus. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen sind. Wieso? Was hat dieser Mensch getan? Erstmal haben wir schon selber gelesen hier, dass vernichtet ist meine Machtfülle. Er pflegte also auf irgendetwas sehr stolz zu sein und zu meinen, dass diese Dinge, Besitz und Macht, ihn gegen Allah eventuell helfen könnten. Und dann sieht er am Tag der Auferstehung, dass dem aber überhaupt nicht so ist. Und was pflegte er noch zu tun? Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben. Und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten. So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund. Und schaut mal, die Speisung des Armen wird direkt nach Iman an Allah erwähnt. So wichtig ist das in unserer Religion, im Islam, für die Armen und Schwachen etwas zu tun. so hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise, außer Jauche. Jauche, dieses Wort, was hier im Arabischen benutzt wird, Rislin, ist wörtlich Abwasser. Und in Jahannam wird das der jegliche Ausflüsse oder Absonderungen sein, die aus den Körpern der Höllenbewohner herauskommen. Allah bewahre uns, allein das auszusprechen ist schon abschreckend, das vorzustellen noch abschreckender. Allah bewahre uns alle davor, diesem zu begegnen. Nein, ich schwöre bei dem, was ihr seht und dem, was ihr nicht seht. Was beschwört Allah? Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Das sind nicht die Worte eines Dichters, wie wenig ihr glaubt. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers, wie wenig ihr bedenkt. Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst. Wer hätte etwas ausgedacht und dann hätte Allah ihn so gefasst und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten? Von wem wird hier gesprochen? Vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Ihr sagt, er ist ein Dichter oder Wahrsager? Nein, hätte er etwas ausgedacht und es dann Allah zugeschrieben, wahrlich, Allah hätte ihn direkt erfasst. Und niemand von euch hätte uns dann von ihm abhalten können. Er ist wahrlich eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen. Und wir wissen wahrlich, dass es unter euch Lügner gibt. Und er ist wahrlich ein Grund zum Gram für die Ungläubigen, nämlich der Koran. Und er ist wahrlich die reine Gewissheit. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Fasabbih bismi rabbika al-azim, wie wir das im Gebet auch tun, subhana rabbi al-azim. Preis sei unserem Herrn, preis sei meinem Herrn, dem Allgewaltigen. Suratul Ma'arij, die Aufstiegswege, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Sa'ala sa'ilum bi'adhabin waqi'. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Für die Ungläubigen einer Strafe, die niemand abwehren kann. Der Mensch soll eigentlich für sich selber Khair und Gutes erbeten und verlangen, aber wenn jemand aus Feindschaft heraus im Prinzip schon immer dagegen ist, also aus Prinzip dir feindlich gesinnt ist, dann ist ihm manchmal wirklich alles egal und er sagt sogar, bring doch die Strafe herbei, wie wir oft im Koran schon gelesen haben, so wie auch die Feinde des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, verlangten, bring doch die Strafe, wann ist dieser Tag, wenn du wahrhaftig bist, wie wir schon öfters gelesen haben. Von wem kommt diese Strafe, die niemand abwehren kann? Von Allah, dem Besitzer der Aufstiegswege. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Also ihr verlangt nach der Strafe, dass sie schnell kommen soll. Bei Allah ist ein einziger Tag, so wie ihr 50.000 Jahre bemesst. Also Allah hat keine Eile, euch zu strafen. Allah hat es nicht nötig, euch schnell zu bestrafen. Was gilt also für den Gläubigen? Darum sei standhaft in schöner Geduld. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wird angesprochen, schöne Geduld zu haben. Und er ist unser Vorbild und wir alle müssen uns in schöner Geduld üben. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt, nämlich die Strafe. Wir aber sehen sie nah. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden und kein warmherziger Freund seinen Freund irgendetwas fragt. Jeder hat dann genug eigene Sorgen. Obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden, der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten. Keineswegs, es ist doch ein loderndes Feuer, das die Kopfhaut abzieht, das den rufen wird, wer den Rücken kehrt und sich abkehrt. Also das Feuer wird wie eine etwas Lebendiges, wie ein wildes Tier sein, das noch dem hinterher rufen wird, der sich abkehren will, der weglaufen will. Wie hat er sich benommen? Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er sehr mutlos. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer. Also will andere an seinem Guten, an der Gnade, die ihm widerfahren ist, will er keinen teilhaben lassen. Wenn ihm aber was Schlechtes mal passiert, verliert er direkt den ganzen Mut, gibt auf, ist verzweifelt. Und genau dagegen muss der Mensch also ankämpfen. Er ist schon kleinmütig erschaffen. Und um uns daraus zu befreien, soweit es in unseren menschlichen Grenzen geht, braucht es nun mal Mühe. Deswegen ist der Koran auch offenbart worden, um die Menschen zu reinigen, um sie zu bessern, um ihnen diesen rechtschaffenen Weg zu erleichtern. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er sehr mutlos. Wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer, geizt mit dem Guten, das er bekommen hat. Jetzt schaut mal, die große Ausnahme für alle die, die manchmal sagen, ich habe keine Lust zu beten. Schaut mal, außer den Betenden, diejenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind und die ein festgesetztes Recht in ihrem Besitz zugestehen. Wem? Dem Bettler und dem Unbemittelten. Also die nicht mal geben und dann sehr stolz drauf sind, sondern die sagen, nein, die Bettler, die Unbemittelten, die es nötig haben, die haben ein Recht an meinem Besitz und ich werde ihnen auch geben. Und die den Tag des Gerichts für wahr halten. Und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind, denn gewiss, vor der Strafe ihres Herrn kann sich niemand sicher glauben. Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. Und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen. Und diejenigen, die ihr Gebet einhalten. Schaut mal, am Anfang und am Ende der Beschreibung derer, die bewahrt sein werden vor der Strafe Allahs, was steht an ihrer Beschreibung? Vor allem, die Gebet einhalten, die in dem Gebet beharrlich sind. Was wird ihnen gegeben werden? Jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen, rechts und links in Gruppen aufgeteilt? Begehrt etwa jedermann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu werden? Keineswegs. Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie wissen. Nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen, wir haben fürwahr die Macht dazu, dass wir sie durch Bessere als sie austauschen und niemand kann uns zuvorkommen. So lasse sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen. Mit demütigen Blicken, bedeckt mit Erniedrigung, das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Sura Nuh, alaihissalam, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk, warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte, O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner. Euch zu mahnen, dient Allah und fürchtet ihn und gehorcht mir. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen. Also diejenigen, die diese drei Dinge tun, dient Allah, fürchtet ihn und gehorcht mir, dem Gesandten, also gehorchen, den wird Allah dann die festgesetzte Frist gewähren, die er für ihn erschaffen hat, ob es Individuen sind oder ganze Nationen und Völker, und von den Sünden vergeben. Gewiss, Allahs Frist, wenn sie kommt, kann nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. Wenn also die Strafe oder auch der Tod kommen soll, dann kann nichts und niemand diesen Termin wieder abwenden. Und Nuh a.s., wissen wir alle, machte sehr, sehr lang Tabligh und Da'wah, überbrachte die Botschaft und lud die Menschen ein zu diesem Glauben und dieser Religion Allahs. Er sagte, mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen. Aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig. Also mit allen Gesten und mit allen körpersprachlichen Mitteln, die es gibt, zeigten sie mir, dass wir wollen das nicht hören. Und verhielten sich sehr hochmütig. Hierauf richtete ich an sie den Ruf dann öffentlich. Hierauf sprach ich zu ihnen offen und ganz im Geheimen, also auf jede Art und Weise habe ich versucht, Gehör zu finden bei diesen Menschen. Und das ist genau ein Da'i. Ein Da'i, jemand, der zu Allahs Din einladen will und auch die Mittel und die Fähigkeit hat, das zu tun, der tut genau dies. Er nutzt verschiedene Mittel. Er versucht, verschiedene Wege einzuschlagen. Warum? Weil diese Aufgabe ihm das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend. Jetzt erwähnt Nuh a.s. die Nutzen von Istighfar, Allah um Vergebung zu bitten. Was wird nämlich dann passieren? So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Schaut mal, bittet Allah um Vergebung und was kommt dann alles? Regen, und Regen ist ein Zeichen für gute Ernte, für Fruchtbarkeit, für Wohlstand. Besitz, Söhne, also Nachkommenschaft, Gärten und Bäche. All das Segen in dieser Welt schon. Für wen? Der um Allah um Vergebung bittet. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden, wo er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat? Seht ihr nicht, wie Allah 7 Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat, den Mond darin zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einem Leuchtkörper gemacht hat? Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen. Hierauf wird er euch in sie zurückbringen und gewiss wieder aus ihr hervorbringen. Und Allah hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht, damit ihr auf ihr dahinziehen könnt, auf Wegen als breiten Durchgängen. Nuh a.s. sagte, mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemanden gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Also sie haben auf mich nicht gehört, sie haben meine Einladung als gering geachtet, sie haben meine Einladung dazu, dass sie dankbar werden, indem ich ihnen die Gnaden von dir aufgezählt habe, haben sie abgelehnt. Sie erkennen nicht die Größe von Allah. Und im Gegenteil, sie haben nicht nur abgelehnt, sondern sie tun noch aktiv gegen diese Einladung etwas, gegen den Propheten, wenden sie sich. Es heißt nämlich, und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet. Und sie haben gesagt, La tadharunna alihatakum, verlasst nicht eure Götter. Ganz gewiss verlasst nicht eure Götter. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Und verlasst nicht die verschiedenen Götternamen, die jetzt genannt werden. Wad, Suwa, Yarud, Ya'uq und Nasr. Das waren alles verschiedene Götter, Gottheiten, Götzen, die unter diesem Volk bekannt waren. Und sie halten an jedem Einzelnen fest. Sie haben ja viele in die Irre geführt. So lasse die Ungerechten nur noch tiefer in die Irre gehen. Wegen ihren Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Allah keinen Helfer. Und Nuh a.s. sagte, mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Also mehre sie nur noch am Verderben, am Untergang, an der Zerstörung. Und wir wissen, diese Geschichte von Nuh a.s. ist bei allen Menschen bekannt. Die Arche Noah ist ein bekannter Begriff, dass nur die also sicher waren, die auf diesem Schiff Zuflucht suchten, und alle anderen Menschen, die es damals dann im Volk von Nuh a.s. gab, die sich verweigert hatten, die gegen ihn Ränke geschmiedet hatten, die sich lustig gemacht hatten, diese von Allah dann also vernichtet wurden.